WDR 5. Neugier genügt. Werde es groß, ja. Größer geworden als früher. Das ist schon sehr weitläufig geworden, Werl. Werl war früher Landwirtschaft, Bauern, auch in der Innenstadt. Und die Schweinezucht war die Hauptsache dann auch. Es gibt den ganz alten Spruch, Surge Werl, Surge für Sau. Werl ist eine Wallfahrtsstadt auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die JVA. Ich war schon zweimal in Werl, habe aber immer nur die Justizvollzugsanstalt gesehen. Ein Gefängnis für männliche Langstrafenhäftlinge und eines der größten in ganz Deutschland. Ich bin vom Bahnhof zu Fuß hingelaufen. In Werl kann man so gut wie alles zu Fuß erreichen, habe dort meine Interviews gemacht und bin wieder zurück nach Köln gefahren. Und jetzt will ich wissen, was gibt es denn hier sonst noch? Was gibt es in Werl zu sehen? Gibt es etwas zu sehen? Was ich so schön finde, also die kleinen Gässchen, also die alten Häuser. Es ist unheimlich schön, die zu sehen, anzuschauen. Das macht Werl auch aus. Ute Flöter ist die Prokuristin des Hotels, in dem ich abgestiegen bin. Und Lokalpatriotin. Ich sag immer, wenn einer hier kommt und sagt, ach, haben Sie eine süße Stadt? Ich sag ja, klein, aber fein. Weil alles, was man braucht, ist vorhanden. Alles? Kino haben wir nicht, nein. Aber in Soest gibt es ein Kino, in Hamm gibt es ein Kino. Also es ist alles immer noch nah dabei, dass man auch diese Annehmlichkeiten in Anspruch nehmen kann. Zu besichtigen gibt es allerdings nicht so viel, gibt sie etwas widerwillig zu. Touristen steigen also in ihrem Hotel kaum je ab. Wir haben in der Woche viele Geschäftsreisende und auch Monteure, die hier in Werl und Umgebung zu tun haben. Beziehungsweise auch, da Werl ja eine Wallfahrtsstadt ist, haben wir auch viele Wallfahrer. Ich habe im Netz recherchiert und weiß, es gibt in Werl neben der Wallfahrtskirche und den netten Gässchen noch einiges, das ich sehen möchte. Nichts Touristisches, aber interessant. Ich mache mich auf den Weg. In der Fußgängerzone bauen Caroline und Julia gerade einen Stand auf. Wir verkaufen Kuchen und der Erlös wird dann an Kinder und Jugendliche in Afrika gespendet. Und das geht dann für deren Ausbildung. Sie selbst gehen auf das Ursulinen-Gymnasium und sind 17 Jahre alt. Was macht man in diesem Alter in Werl in der Freizeit? Was kann man machen? Caroline und Julia sehen sich an und verdrehen die Augen. Gute Frage. Ja, man kann sich mit Freunden treffen, in den Kurpark gehen. Ja, es gibt ein Fitnessstudio in Maifeld, wo sich auch viele dann treffen. Leichtathletik ist auch hier ziemlich groß präsent. Fußballverein, Preußen-Werl heißt der auch recht erfolgreich ist eigentlich. Tennisverein, Handballverein, also viele Sportvereine. Und sonst? Sie zucken die Achseln. Ja, also wenn Sie hier Party machen wollen, ich glaube, dann sind Sie in Werl nicht ganz richtig. Werl gehört zum Regierungsbezirk Arnsberg und zum Kreis Soest. Es hat knapp 31.000 Einwohner und schon immer sozusagen einen CDU-Bürgermeister. Es verfügt über eine historische Altstadt, ein stadtgeschichtliches Museum und das Forum der Völker, das größte Völkerkundemuseum von Westfalen. Davor hieß es Missionsmuseum der Franziskaner. Da wurde es noch nicht von Pater Reinhard geleitet, der mich jetzt stolz durch sein Reich führt. Wir haben es also ganz umgebaut und vor allem aber, wir haben es wissenschaftlich neu bearbeitet und haben all den verschiedenen Exponaten auch ihren Stellenwert in ihrer Kultur zugewiesen und erklärt. Die Vitrinen sind rundum verglast und hell ausgeleuchtet. Mit den fast 11.000 Exponaten ist das Museum eigentlich überfüllt und trotzdem wirkt es leicht, luftig, modern. Ich gehe an sumerischen Keilschriften vorbei, an allen möglichen Varianten von Buddha-Statuen, an ostafrikanischen Masken und Musikinstrumenten und habe noch nicht einmal ein Viertel der Sammlung gesehen. Aber jetzt muss ich weiter, denn um 10 Uhr beginnt die Pilgermesse in der Wallfahrtskirche, die genau um die Ecke liegt. Aus der Buchhandlung nebenan kommt eine ältere Dame. Kostüm, Hut, Regenschirm und ein freundliches Lächeln. Das ist ganz wunderbar, wenn die Pilger kommen, sagt sie. Dann ist sie eine ganz berührende Atmosphäre. Die Musik, also die Orgel, die sehr, sehr gut ist oder sehr gut gespielt wird. Dann die Pilger, die also zu Fuß kommen, erschöpft sind, sich in die Bänke schmeißen, aber sowas von laut singen und begeistert sind. Und das ist einfach nur eine schöne Atmosphäre, ne? Geweiht wurde die Wallfahrtsbasilika Maria Heimsuchung 1669. Die neue neoromanische Kirche wurde aus hellem Sandstein gebaut. Sie hat zwei Türme und ist sehr viel größer als die alte. Was auch nötig ist, denn pro Jahr strömen an die 250.000 Pilger hierher. Und zwar aus der ganzen Region, sagt Pater Ralf, und auch noch von weiter her. Jungen Leute sind natürlich nicht so stark vertreten wie die ältere Generation oder die mittlere Generation, aber soziologisch gesehen alle Schichten. Pater Ralf ist im Orden zuständig für den Bereich Wallfahrt. Er trägt Hose und Hemd, hat ein rundes Gesicht und ist nicht mehr der Jüngste. Seinen Job macht er schon sehr lange und die Pilger sind ihm ans Herz gewachsen. Vom alten Ehepaar aus dem Sauerland über die Motorradfahrer, die ihre eigene Wallfahrt haben, bis zu den Portugiesen. Die kommen immer am Fatima-Tag, dem zweiten Sonntag im Mai. Meistens haben die schönes Wetter, das ist also so bei den Portugiesen. Und ja, da ist immer viel los. Und dann wird draußen auf dem Marktplatz werden Fische gegrillt und es ist also ein richtig schönes Volksfest. Sie kommen nicht aus Portugal, die Portugiesen. Sie kommen aus den Orten im Umland, in denen sie oder ihre Eltern als Arbeitsimmigranten gelandet waren. Jedes Jahr nach Fatima zu pilgern, das konnten sie sich nicht leisten. Also sahen sie sich um nach einer passenden Madonna in Nordrhein-Westfalen und wurden in Werl fündig. Beim Gnadenbild in der Basilika, der Trösterin der Betrübten. Aber, bemerkt Pater Ralf, eher amüsiert als kritisch. Die tragen dann auch immer ihre Fatima-Madonna mit. Also die Werler Mutter Gottes ist da, aber ohne Fatima-Madonna geht es dann auch wieder nicht. Sie steht im Mittelgang der Basilika, die Trösterin der Betrübten. Pater Ralf führt mich zu ihr, schaut zu ihr hoch und schmunzelt. Sie ist eine liebenswürdige, ne? Charmante Dame, die uns da entgegenschaut, wenn man davor sitzt und kniet. Man schaut gerne hin. Und mir geht es jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Genau so. Angefertigt wurde die Werler Mutter Gottes Ende des 12. Jahrhunderts, vermutlich im Rheinland oder in Westfalen. Auf ihrem Schoß thront das Jesuskind mit ernstem Blick und dem Gesicht eines Erwachsenen, des Weltenherrschers. Sie selbst wirkt eher sanftmütig, langmütig. Eine hübsche junge Frau mit vollen Lippen und rosigen Wangen, die man um alles bitten kann. Es gibt jetzt also keinen speziellen Kompetenzbereich, den sie hätte, sondern ihr wird alles anvertraut, alle Sorgen, alles Leid, aber auch der Dank und die Freude. Also es ist ja nicht nur so, dass Menschen als Bittsteller kommen, sondern es ist ja auch so, dass Menschen ja dankbar kommen. Ein paar Straßen von der Basilika entfernt testet eine Familie eine Couchgarnitur. Genau, sitzen Sie. Hey, gut. Schön. Schön. Das ist gut. Das ist richtig für uns. Ja. Schön, das Federkern. Ja. Ja. Ist optimal. Schön fest, also ist nichts durchgesessen. Richtig. Sofa und zwei Lehnstühle. Beige-grau. Massiv. Ort der Handlung, das Sozialkaufhaus. Initiiert vom Jobcenter. Betrieben von der Caritas. Hätten Sie denn eine Möglichkeit, das abzuholen? Weil das Liefern kostet, Herr Herrmann, was hatten Sie jetzt rausgefunden? 60 Euro das macht für die nichts. Lieferung kosten. Wenn wir mit dem Auto hierher kommen, und ich muss sehen, kostet mir auch 60 Euro oder was. Ja. Sie sind extra aus Schweinfurt gekommen. Vater, Mutter, Sohn und Schwiegertochter. Und sie sind nicht zum ersten Mal hier. Die Auswahl ist hier nämlich größer und oft auch hochwertiger als in anderen Sozialkaufhäusern. Und im Tafelrestaurant im Anbau kann man nach dem Einkauf auch noch Kaffee und Kuchen genießen. Vorher wird jetzt aber noch mal getestet, wie es sich sitzt auf der Couchgarnitur. Gut offenbar. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gerade hier und schon gekauft. Claudia Schulte checkt in ihrem Büro die E-Mails und streicht sich eine graublonde Strähne aus dem Gesicht. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin und leitet seit ein paar Jahren das Caritas-Kaufhaus Werl und das in Wickede. Wir haben im Angebot Großmöbel, Küchenmöbel, Elektrogeräte, Textilien, Geschirr, Hausrat und so weiter. Sagt sie zufrieden. Es gibt hier keinen Muff und keine dunklen Ecken. Das Werler Sozialkaufhaus hat einen guten Ruf. Nicht nur beim ärmeren Teil der Bevölkerung. Wir haben wirklich die Dame mit dem Pelzmantel, die guckt, ob sie nicht noch irgendwie ein schickes Goldrandgeschirr finden kann, eben auch bis auf die Alleinerziehende mit 3, 4 kleinen Kindern, der man dann auch wirklich ansieht, dass sie kaum weiß, wie sie rumkommen soll. Ne? Die Stammkunden sind Menschen, die von Arbeitslosengeld 2 leben müssen und oft morgens schon im Tafelrestaurant auf der Matte stehen. Wer gehört mit Sicherheit nicht zu den reichsten Städten in NRW? Aber extrem arm würde ich jetzt auch nicht sagen. Allerdings stellt Claudia Schulte fest, die Zahl der Tafelausweise ist jetzt also stetig gestiegen. Wir haben im Augenblick, obwohl erst die Hälfte des Jahres rum ist, bereits über 420 ausgestellt. Guck mal hier. Ui, der Ball. In der Textilabteilung suchen eine Mutter und Großmutter nach etwas zum Anziehen für Julina. Auf die Frage, was sie an Werl mag, sagt die Mutter der Zweijährigen. Ja, den Kurgarten kann man gut besuchen mit der Kleinen. Kann man sie laufen lassen, braucht man nicht aufpassen, dass ein Auto kommt. Vom Sozialkaufhaus zum Kurpark geht man gerade mal ein paar Minuten. Und ist in einer anderen Welt. Hier gab es Tennisplätze, italienische Nächte, es gab Lampignons. Das Solbad Werl war ein kultureller Mittelpunkt. Hier traf sich die Werler Bevölkerung, die natürlich die finanziellen Mittel auch hatten. Ellen Liebensmüller ist Stadtführerin und der Kurpark gehört zu ihrer Tour. Sie kommt aber auch gerne privat hierher, denn sie liebt diese Idylle mit den kleinen Bächen, den alten Bäumen, den stillen Oasen, dem Vogelgezwitscher. Jetzt führt sie mich durch den Park, professionell sozusagen, bemüht, mir ihre Stadt und deren Besonderheiten ans Herz zu legen. Die Geschichte von Werl und dem Salz zum Beispiel. Salz in Werl, das war ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor und die meisten Menschen, die hier lebten, lebten vom Salz. Heute wird in Werl kein Salz mehr produziert. Die Siedehütte, das kleine Gebäude im Park, zu dem mich Ellen Liebensmüller führt, ist nur der Nachbau einer Siedehütte. In der echten wurde die Sohle in großen Pfannen so lange erhitzt, bis man die Salzkristalle abschöpfen konnte. Werl war bekannt für sein gutes Salz, aber die Werler waren sehr clever. Die importierten Steinsalz aus Bad Rothenfelde und mischten das unter. Und dadurch hat es eine äußerst gute Qualität erlangt. Durch das Fenster der Siedehütte kann man Salzpfannen sehen, Transportkörbe und Arbeitsinstrumente. Die Eingangstür ist aus dunkelgrauem, mit Nägeln beschlagenem Metall. Sie wurde, sagt Ellen Liebensmüller mit einem liebevoll ironischen Lächeln, aus einer alten Salzpfanne hergestellt. Es wurde nie etwas weggeworfen. Man machte aus all dem, was man hatte, noch irgendetwas. Nicht weit hinter dem Kurpark liegt das städtische Mariengymnasium, kurz MG genannt. Das kommt zwar in der Stadtführung nicht vor, hat aber Erstaunliches zu bieten. Allein die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten, zählt Schulleiter Michael Brünte auf, haben ihre Wurzeln in Ägypten, Albanien, Belgien, Großbritannien, Italien, Kasachstan, den Niederlanden, in Österreich, Portugal, Polen, Russland, Sri Lanka, USA, Weißrussland und der Türkei. Das Mariengymnasium hat etwa 1000 Schüler. Und von den 1000 Schülern haben 330 einen sogenannten Migrationshintergrund. Das ist etwa ein Drittel und damit sehr ungewöhnlich. Insgesamt besucht in Nordrhein-Westfalen nur jedes fünfte Migrantenkind ein Gymnasium, was viele und unterschiedliche Gründe hat. Das Mariengymnasium jedenfalls hat den Ruf, dass solche Schülerinnen und Schüler hier willkommen sind und, wenn nötig, gefördert werden. Und zwar von Anfang an. Denn oft, sagt Lehrerin Astrid Sämer, scheitern die Kinder schon am Übergang auf das Gymnasium. Nicht aufgrund fehlender intellektueller Fähigkeiten, sondern aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen, die sie haben. Deshalb gibt es hier zum Beispiel das Projekt Durchstarten am MG. Indem es dann darum geht, auf der einen Seite Lerntechniken zu vermitteln, sei es Organisation von Hausaufgaben, sei es die Frage, wie bereite ich mich gut auf Klassenarbeiten vor. Und auf der anderen Seite geht es darum, die Kinder hinsichtlich ihrer Persönlichkeit zu stärken, Ich-Stärke zu vermitteln. Es scheint zu funktionieren. Die MG-Schülerinnen und Schüler heimsen Preise ein. Industrie und Vereine fördern Schulprojekte. Abiturientinnen und Abiturienten, die sich auf die sogenannten MINT-Fächer spezialisiert haben, studieren erfolgreich an der Technischen Universität in Aachen. Die Schule ist eigentlich sehr weltoffen und das mögen wir hier. Und deswegen kommen wir auch jeden Tag zur Schule. Berg Altan grinst, als er das sagt. Dann reißt er sich zusammen und wird wieder ernst. Es ist große Pause und er steht mit einem Pulk Klassenkameraden vor der Schultüre. Jeans, Anorak, Turnschuhe. Die Stimmung ist gut. Dass jemand hier wegen seiner Herkunft gemobbt wird, glaubt Berg nicht. Die anderen nicken. Auch Kadir Abud, deren Eltern aus dem Libanon kommen. Ich habe das Gefühl, dass hier auch jeder ernst genommen wird und fair behandelt wird von allen Lehrern. Und Kopftuch ist auch okay? Ja, ich wurde noch nie deswegen ausgegrenzt. Berg, Kadir und die anderen hier wohnen in den verschiedensten Teilen von Werl, aber nicht in der Nordstadt. Die Kinder aus der Nordstadt, sagt Claudia Schulte vom Caritas-Kaufhaus, gehen nicht auf das Gymnasium. Keine Chance. Jetzt will ich die Nordstadt auch noch sehen. Sie fährt mich hin. Die Straßen hier heißen Linden- und Kastanienallee. Die zweistöckigen Wohnblocks sind ehemalige Kasernen, notdürftig renoviert und umgebaut. Aber vor einigen der Häuser haben Bewohner Gemüsegärtchen angelegt. Auf einem der Balkone steht eine junge Frau mit einem blumenbedruckten Kopftuch und schüttelt einen Teppich aus. Die Mehrheit der Bewohner kommt aus der Türkei, ein Teil aus Russland. Der Rest aus aller Herren Länder. Wer kann, zieht weg. Wir haben auch viele frische Obst, Gemüse und die Preise sind auch natürlich sehr gut. Sehr viele internationale Sachen haben wir auch hier. Russisch, Deutsch, Arabisch, Türkisch, Kurdisch, alles. Ersin Yilmaz führt mich durch Besim Bakal, seinen Lebensmittelladen. Seine Eltern sind aus der Türkei eingewandert, erst noch keine 30 und schon ziemlich erfolgreich. Hier kaufen nicht nur die Bewohner der Nordstadt ein, sondern Migranten aus der ganzen Stadt und auch aus dem Umland. Das Fleisch ist halal, es entspricht den islamischen Speisevorschriften. In den Regalen stapeln sich die Lebensmittel. Zum Beispiel bei Deutschen haben wir Bratwurst, bei Albanischen haben wir Vegeta. Das ist so ein Gewürz. So was haben wir hier. Hier sehen wir zum Beispiel Datteln von verschiedenen Nationalitäten. Iranische Datteln, Palästina-Datteln, türkische Datteln. Dann haben wir hier arabisch Ful. Dann haben wir Kokosmilch für unsere afrikanische Bevölkerung. Die kocht ja sehr gerne damit. Von Frisch bis Konserve, von Öl bis Käse bekommt man hier alles. Probleme, sagt Ersin Yilmaz, gibt es nicht. Er findet die Nordstadt gut. Am anderen Ende der Stadt empfängt mich Petra Stockmann-Becker in ihrem Betrieb. Hier werden Orgeln gebaut. Schon lange. Ein Unternehmen, was 125 Jahre alt ist und immer noch existiert, ist, glaube ich, nicht ganz so oft. Wir sitzen an einem gediegenen Eichentisch. An den Wänden hängen die Ölporträts von Petra Stockmann-Beckers Urgroßvater, Großvater und Vater. Beckmann-Orgeln stehen in vielen Kirchen in der Region und darüber hinaus. In Werl hat sogar der Knast eine Stockmann-Orgel. Gespendet von Petra Stockmann-Becker, die seit 3 Jahren ehrenamtlich in der JVA arbeitet. Ich mache das, weil ich hatte das Gefühl, dass ich viel Glück gehabt habe. Bis jetzt in meinem Leben und habe einfach geglaubt, dass man ein bisschen was abgeben muss. Das ist eine Win-Win-Situation. Die Gruppe freut sich, wenn ich komme und ich freue mich, wenn die da sind. Das Gefängnis ist zwar als Knast für besonders harte Jungs bekannt, aber für Werl, sagt Petra Stockmann-Becker, gehört es zur Normalität. Wir kennen es. Früher war es noch so, dass die Gefangenen also auch im Stadtbild waren, als ich klein war. Da mussten die fegen. Das ist aber vorbei, das gibt es nicht mehr. Wir haben ungefähr 950 Insassen und ich würde mal sagen, so 400 Beschäftigte sind bestimmt die im Werler Knast. Und das geht auch da schon über Generationen. Also wenn der Vater da gearbeitet hat, arbeitet der Sohn schon da. Also es ist also für viele ganz große Arbeitgeber für Werl. Und so bin ich also am Ende doch wieder bei der JVA gelandet. Bevor ich nun aber abreise, schaue ich noch einmal an der Wallfahrtsbasilika vorbei. Im Kreuzgang stehen ein Mann und eine Frau und lächeln sich zufrieden zu. Sie kommen aus Menden, sind 80 und 84 Jahre alt und erfahrene Pilger. Wir sind in früheren Jahren, als wir noch Kinder waren, Wir wohnen ungefähr 20 Kilometer von hier entfernt. Zu Fuß nach Berge Wallfahrtet. Ja, jedes Jahr wenigstens einmal. Und das mit meiner Oma. Die war damals schon weit über 70. Heute kommen sie mit dem Auto, aber immer noch gerne. Gehen zum Gnadenbild, sprechen ihre Gebete. Dann gehen wir anschließend schön essen. Dann waren wir Wallfahrten und haben Gutes für uns getan. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.